FFH-Nachrichten-Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Wohl doch keine rassistischen Parolen in Rothenburg. Hotels nach Feuer auf Kreta evakuiert. Und das Wetter wechselhaft und ganz schön kühl. Das Wichtigste. Jetzt um 9:05. Ich bin Dominik Jordan. Guten Abend. Es gab wohl doch keine rassistischen Gesänge bei einer Party des Studienzentrums in Rothenburg. Die Staatsanwaltschaft Fulda hat die Ermittlungen eingestellt. FFH-Reporterin Eva-Maria Lauber. Weder gab es einen Zeugen, der die rassistischen Gesänge selbst gehört hatte, noch wurden bei den 4 Videos, die der Staatsanwaltschaft vorliegen, diese Parolen festgestellt. Der Fall hatte im Januar hohe Wellen geschlagen. Studenten meldeten sich bei verschiedenen Medien und sagten, dass bei der Party des Studienzentrums der Finanzverwaltung und Justiz rassistische Parolen zum Lied L'Amour Toujours gesungen wurden. Es gab anschließend Antirassismus-Demos am Studienzentrum und Finanzminister Lorz nahm im Landtag Stellung dazu. Eva-Maria Lauber, Rothenburg. Verkehrsminister Volker Wissing will Milliarden in Straßen- und Schienenwege investieren. Das sagte er in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Im kommenden Jahr stünden dafür mehr als 27 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden zeige, wie gefährlich es ist, wenn in Infrastruktur nicht sorgfältig investiert werde. FFH-Reporter Thomas Bremser. Warum ist ein Teil der Brücke in die Elbe gestürzt und hätte das verhindert werden können? Das müssen Polizei und Gutachter nun prüfen. Laut Bild-Zeitung hatte eine Prüfung vor 3 Jahren ergeben, dass Stahlteile der Brücke rosten und die Dichtungen defekt sind, und zwar auf dem Teil der Brücke, der jetzt eingestürzt ist. Der sollte im kommenden Januar erneuert werden. Feuer auf der Insel Kreta in Griechenland. Im beliebten Ferienort Platania mussten deshalb zahlreiche Touristen aus ihren Hotels evakuiert werden. Laut Feuerwehr konnten Löschhubschrauber die Flammen unter Kontrolle bringen. Fotos und Videos im Netz zeigen die starke Rauchentwicklung. Die Brandursache ist noch unklar. 2 Katzen haben in Bremerhaven einen großen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Schlaflose Anwohner wählten den Notruf, weil sie laute Geräusche aus einer Nachbarwohnung hörten, sagt die Polizei. In der Wohnung kein Mensch, nur die Katzen, und die waren offensichtlich beschäftigt, denn sie hatten den Staubsauger angemacht. Die Polizei sagt jetzt, sie verwarnte die Tiere mündlich. 2-stelliger Sieg für die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt. Der Bundesligist gewann sein Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim Regionalligisten 1. FFV Erfurt mit 10:0 und steht jetzt im Achtelfinale. Erfolgreichste Torschützin war Nationalspielerin Freigang mit 3 Toren. Das FFH-Wetter. So, Mikrofon aufmachen ist im Radio auch immer eine Maßnahme. So. Schön ist anders. Ne? Viel Regen kriegen wir in der Nacht dann auch und da ist es auch super frisch. Die Temperaturen fallen auf bis zu 3 Grad und es gibt auch Regen und bis zu 16 Grad. A49 Kassel-Schwalmstadt, Vollsperrung zwischen Wabern und Borken wegen eines schweren Verkehrsunfalls mit einem Auto. Bitte umfahrt das Gebiet weiträumig.